1930. Menschenrecht für 100.000 Kinder. Noch immer gibt es in Österreich nur religiös geschlossene Ehen. Geschiedene können nur mit einem sogenannten Dispens des Landeshauptmanns wieder heiraten. Doch diese Ehen sind juristisch anfechtbar. Die Liga für Menschenrechte organisiert eine Demonstration für die Zivilehe.